Helena, bist du mir nun ganz ergeben? Nun bin ich dir ganz ergeben. Nun so sei mein Liebesweibchen. Nun so sei mein Herzensteibchen. Mein Liebesweibchen, mein Herzensteibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unsere Liebe, Kinder, schenken. Unsere Liebe, Kinder, schenken. So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein. Kinderlein, Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Erst eine kleine Papageno, dann eine kleine Papageno, dann wieder eine Papageno, dann wieder eine Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno